Die Fälle des Kommissario Guido Brunetti. Sanft entschlafen. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Donna Leon. Erster Teil. Kommissario Brunetti saß an seinem Schreibtisch, betrachtete seine Fingernägel und langweilte sich. Vicequestore Giuseppe Patta machte seit 2 Wochen Urlaub in Thailand und Kommissario Brunetti war so lange für die Verbrechensbekämpfung in Venedig zuständig. Avanti! Buongiorno, Commissario. Buongiorno, Signorina Zorzi. Signorina Elettra Zorzi, Patas Sekretärin, schob eine junge Frau in einem kastenförmig geschnittenen Kostüm aus grauem Polyester herein. Dottore, hier möchte Sie jemand sprechen. Ja? Die Frau wandte ihm den Kopf zu und verzog den Mund zu einem leichten Lächeln. In diesem Moment kam sie Brunetti irgendwie bekannt vor. Ich gehe dann wieder an meine Arbeit. Danke Ihnen. Bitte, Signorina? Die Frau trug keinerlei Make-up, aber als Brunetti genauer hinsah, hatte er den Eindruck, dass sie sich auch einfach verkleidet haben konnte und ihre Schönheit verbarg. Sie haben mich nicht erkannt, nicht wahr, Kommissario? Ich weiß, dass ich Sie kenne, aber... Ich hatte noch nie mit der Polizei zu tun. Das haben die meisten Leute nicht. Ja, vermutlich. Ich war einmal die Unbefleckte. Wie bitte? Immaculata. Suor Immaculata war aus dem Pflegeheim, in dem seine Mutter seit Jahren nicht zur Ruhe kam, vor etwa 1 Jahr verschwunden. Brunetti hatte lediglich in Erfahrung bringen können, dass Suor Immaculata in ein anderes Pflegeheim des Ordens versetzt worden war. Ich kann nicht nach Sizilien zurück. Meine Familie würde es nicht verstehen. Seit wann sind Sie in Venedig? Seit 3 Wochen. Ich habe ein Zimmer in einer Pension am Lido. Und ich habe Arbeit. Aha. In einer Privatklinik. Als Krankenschwester? In der Wäscherei. Es tut mir leid, dass Sie diese Entscheidung treffen mussten, Signorina... Maria Testa. Obwohl, ich bin nicht sicher, ob mir dieser Name überhaupt noch gehört. Wie meinen Sie das? Man muss ein Verfahren durchlaufen, wenn man aus dem Orden ausscheidet. Und es kann lange dauern, bis sie einen gehen lassen. Die katholische Kirche gibt ungern her, was sie einmal in den Fingern hat. Man muss Briefe von Leuten vorweisen, die einen kennen und glauben, dass man zu der Entscheidung fähig ist. Sind Sie deswegen hier? Nein. Kann ich Ihnen dabei helfen? Das spielt keine Rolle. Es ist erledigt. Vorbei. Verstehe. Brunetti verstand nichts. Maria Testa sah zu ihm herüber. Ihr Blick so offen, ihre Augen so anrührend schön, dass Brunetti ein Vorgefühl des Neides auf den Mann empfand, der einmal ihr Keuschheitsgelübde hinwegfegen würde. Ich bin hier wegen der Casa di Cura. Was ich dort gesehen habe. Brunettis Herz flog über die Ferne hinweg ans Bett seiner Mutter. Augenblicklich wachsam für jede Andeutung von Gefahr. Nein, Kommissario, es geht nicht um Ihre Mutter. Ihr wird nichts zustoßen, sie... Sie verstummte, ob der bitteren Wahrheit, die darin steckte. Brunettis Mutter konnte nichts mehr zustoßen als der Tod. Entschuldigung. Ich spreche von der Casa di Cura hier in Venedig, wo ich bis vor 3 Wochen gearbeitet habe. Ich habe nicht nur dieses Heim verlassen, Dottore. Ich bin aus dem Orden ausgetreten, habe alles hinter mir gelassen, um mein neues Leben zu beginnen. Wollen wir über den Ort sprechen, an dem Sie Ihre Berufung hinter sich gelassen haben? Ja, das Pflegeheim San Leonardo, in der Nähe des Ospedale Giustinian. Der Orden stellt teilweise das Personal. Sie öffnete mit einiger Mühe ihre Kunstlederhandtasche, nahm ein Blatt Papier heraus und hielt es ihm hin. Letztes Jahr sind dort 5 Leute gestorben. Diese Leute? Ja, ich habe ihre Namen notiert, ihr Alter und woran sie gestorben sind. Es waren die Namen von 3 Frauen und 2 Männern. Und wie es bei Leuten ihres Alters oft so geht, waren sie an Gehirnschlägen, Herzinfarkten und Lungenentzündungen gestorben. Warum geben Sie mir das? Ich habe Zweifel an Ihrem Tod. An den Todesursachen. Aber sind die hier nicht aufgeführt? Doch. Aber wenn das, was da steht, nicht wahr ist, haben Sie dann die Möglichkeit festzustellen, woran Sie wirklich gestorben sind? Nicht ohne richterliche Anordnung oder ein Ersuchen der Familie. Oh, das wusste ich nicht. Ich war so lange aus der Welt, dass ich nicht mehr weiß, wie diese Dinge ablaufen. Wie lange haben Sie dem Orden angehört? 12 Jahre. Seit meinem 15. Lebensjahr. Aber so sehr waren Sie doch gar nicht aus der Welt. Immerhin haben Sie eine Ausbildung als Krankenschwester gemacht. Ich bin keine ausgebildete Krankenschwester. Der Orden fand, dass es gut für mich wäre, wenn ich alten Leuten zu helfen versuchte. Und deshalb wurde ich in die Altenheime geschickt. Ja, und wie lange waren Sie da? 7 Jahre. 6 draußen in Dolo und 1 in San Leonardo. Signorina Testa, was war ungewöhnlich am Tod dieser Leute? Nichts. Gewöhnlich haben wir alle paar Monate einen Todesfall. Warum haben Sie dann diese Liste zusammengestellt? 2 der Frauen waren Witwen. Die 3. war nie verheiratet. Einer der Männer bekam nie Besuch. Und 2 von ihnen habe ich das eine oder andere Mal sagen hören, dass sie bei ihrem Tod die Casa di Cura bedenken wollten. Und? Haben Sie Wort gehalten? Sie schüttelte den Kopf, sagte aber nichts. Maria, heißt das, Sie haben nicht Wort gehalten oder wissen Sie es nur nicht? Signorina Dapré sagte eines Tages nach der Messe, vor etwa einem Jahr, man werde nach ihrem Ableben schon sehen, wie großzügig sie gewesen sei. Wie lange danach ist sie gestorben? 3 Monate. Und die zweite Frau? Signora Cristanti, die war viel direkter. Sie hat gesagt, dass sie ihr Geld den Leuten vermachen wollte, die gut zu ihr waren. Aber sie war nicht ganz klar im Kopf. Es gab Tage, da schien sie völlig normal, aber die meiste Zeit war sie nicht ganz da. Was ist aus Signora Cristanti geworden? Sie ist vor etwa 4 Monaten einem Herzinfarkt erlegen. Wo hatte sie den Herzinfarkt? In ihrem Zimmer oder an einem Ort, wo noch andere Leute waren? Nein, sie ist im Schlaf gestorben. Friedlich. Ist diese Liste so zu verstehen, dass die Leute ihrer Ansicht nach an etwas anderem gestorben sind? Signora Cristanti hatte nie etwas am Herzen. Und die anderen auf der Liste? Signor Lerini hatte es schon länger am Magen, aber sonst nichts. Und wie heißt sie? Signora Galasso? Das Schlimme ist, dass ich mir nicht sicher bin. Ich musste mit jemandem darüber reden. Maria, es ist eine ernste Sache, falsches Zeugnis wider seinen Nächsten zu reden. Ja. Aber es ist auch wichtig, die Schwachen zu schützen. Und was ist, wenn ich mir das alles nur einbilde und diesen Leuten gar nichts zugestoßen ist? Dann wäre das doch üble Nachrede. Wenn Sie das glaubten, wären Sie wohl nicht hier. Schon gar nicht in dieser Kleidung. Sagen Sie mir, waren diese Leute allein in Ihren Zimmern, als Sie starben? Ja, ja. Wann haben Sie sich zu Ihrem Austritt entschlossen? Nachdem ich mit der Mutter Oberin gesprochen hatte. Zuerst habe ich aber mit Padre Pio gesprochen. Das ist mein Beichtvater. Ist das derselbe Priester, der in der Casa di Cura auch die Messe liest? Ja. Er gehört unserem Orden an, aber er wohnt nicht dort. Was haben Sie ihm gesagt? Ich habe ihm die Namen der Verstorbenen genannt und was ich über ihre Krankengeschichte wusste, dass einige von ihnen kerngesund gewesen waren, bevor sie plötzlich starben. Daraufhin hatte Padre Pio Suor Immaculata gefragt, ob sie sich ganz sicher sei. Weil sie nämlich aus Sizilien stammte, hielten die Leute hier oben sie für dumm oder verlogen. Schließlich fragte er sie noch, ob sie wisse, wie gefährlich es sei, solche Dinge zu verbreiten. Als sie sagte, dass sie das recht wohl wisse, riet er ihr zu beten. Ich hatte schon gebetet, tagelang. Er war entsetzt. Padre Pio ist ein sehr guter Mensch und ziemlich weltfremd. Und? Dann habe ich um eine Unterredung mit der Mutter Oberin gebeten. Aber die hatte ihr nicht zugehört, hatte gemeint, sie höre sich keine Lügen an und was sie da angedeutet hätte, schade dem Orden. Sie hat mir befohlen, einen Monat zu schweigen. Ich durfte mich die ganze Zeit nur in meinem Zimmer und in der Kapelle aufhalten. Einen ganzen Monat? Zwei. Nach dem ersten Monat sagte ich ihr, ich hätte gebetet und meditiert, aber diese Todesfälle gingen mir noch immer nicht aus dem Kopf. Was geschah dann nach dem zweiten Monat? Die Mutter Oberin kam wieder zu mir und fragte, ob ich zur Vernunft gekommen sei. Ich sagte ja. Und das stimmte auch. Ich bin gegangen. Sie war noch am selben Nachmittag mit den Leuten, die zur Besuchszeit gekommen waren, hinausgegangen. Sie hatte nur wenig Geld und hatte eine der Frauen, die gerade gingen, gefragt, wo sie sich etwas zum Anziehen kaufen könnte. Der Vater dieser Frau war einer meiner Patienten gewesen. Sie und ihr Mann haben mich zum Abendessen mit nach Hause genommen, zum Lido. Unterwegs auf dem Boot habe ich diesen Leuten erzählt, wozu ich mich entschlossen hatte. Aber über den Grund habe ich ihnen nichts gesagt. Maria, ich habe irgendwo gelesen, dass alte Leute manchmal reihenweise sterben, ohne besonderen Grund. Aber warum hat die Mutter Oberin dann versucht, mich zum Schweigen zu bringen? Ihr Gelübde? Gehorsam? Vielleicht ist Ihnen das wichtiger als alles andere. Wie ist es dann weitergegangen mit diesen Leuten am Lido? Die waren sehr nett zu mir. Ich bin die erste Woche bei ihnen geblieben. Dann haben sie mir geholfen, diese Arbeit im Krankenhaus zu finden. Haben Sie noch Verbindung mit irgendjemandem aus der Casa di Cura? Oder von Ihrem Orden? Nein, mit niemandem. Würden die Leute vom Lido irgendjemandem sagen, wo sie sind? Nein. Ich habe Sie gebeten, niemandem etwas von mir zu erzählen. Warum fragen Sie das? Wenn etwas dran ist an den Dingen, die Sie mir berichtet haben, könnte es ratsam sein, vorerst keinen Kontakt mit den Leuten von der Casa di Cura aufzunehmen. Als Sie diese alten Frauen von ihrem Geld reden hörten, hatten Sie da irgendeine Ahnung, welcher bestimmten Person Sie es vermachen wollten? Sie könnten es der Casa di Cura selbst vermacht haben. Oder dem Direktor. Oder dem Orden. Wer ist der Direktor? Dottor Fabio Messini. Käme sonst noch jemand in Frage? Vielleicht Padre Pio. Er ist so gut zu den Patienten, dass viele ihn sehr gern haben. Aber ich glaube nicht, dass er etwas annehmen würde. Die Mutter Oberin? Nein. Der Orden erlaubt uns nicht, etwas zu besitzen. Den Frauen jedenfalls nicht. Kennen Sie Padre Pios Familiennamen? Cavaletti, er kommt zweimal die Woche, um die Beichte zu hören. Und wenn jemand sehr krank ist, kommt er, um ihm die letzte Ölung zu spenden. Ich möchte jetzt gehen, Kommissario. Wie heißen die Leute, die Ihnen geholfen haben? Warum wollen Sie denn das wissen? Ich will immer alles wissen. Vittorio Sassi, Via Morosini Nummer 11. Danke, Maria. Wie eine übermächtige Gottheit beherrschte Brunettis Mutter all sein Denken. Sie, die seit Jahren in den unerforschbaren Gefilden der Verwirrten wandelte. Zum Glück hatte Suor Immaculata, noch konnte er sie nicht anders nennen, ihm versichert, dass seiner Mutter keine Gefahr drohe. Bisher hatte er noch keinerlei Hinweis darauf, dass überhaupt Gefahr bestand. Avanti! Buongiorno, Commissario. Buongiorno, Signorina Elettra. Ich kann Ihnen die Testamente im Wortlaut beschaffen. Ach. Es gibt eine Zentralstelle, wo Sie registriert sind und da sind Sie im Computer erfasst. Kein Problem also. Kommt man denn so ohne weiteres an solche Informationen heran? Ich glaube, das möchten Sie gar nicht wissen, Kommissarin. Sagen wir mal, das hängt davon ab, wie geschickt derjenige ist, der danach sucht. Also gut, Signorina. Wenn ich Sie bis heute Nachmittag haben könnte. Ja? Sergente Mianello, könnten Sie mal kurz heraufkommen? Und bringen Sie auch Miotti mit, ja? Danke. Brunetti hatte im Laufe der Jahre, in denen er sein Handwerk ausübte, gelernt, dass die wichtigste Spur, der es zu folgen galt, immer die des Geldes war. Der Ort, an dem sie begann, war gewöhnlich vorgegeben. Die Person, der man es entweder mit Gewalt oder durch Täuschung genommen hatte. Kommissario. Bitte. Vianello? Hm? Machen Sie eine Schlankheitskur dort? Nein, Kommissario. Fitnesstraining. Fitness? Bitte was? Ich gehe nach der Arbeit für eine halbe Stunde oder so ins Studio. Studio? Was machen Sie dort? Trainieren, Kommissario? Vielleicht möchten Sie es ja selbst einmal probieren. Oh. Brunetti, für den der Gedanke an Fitnesstraining fast etwas Obszönes hatte, zog den Bauch ein und setzte sich aufrecht dahin. Miotti, Ihr Bruder ist doch Priester, nicht wahr? Ordenspriester? Ja, Dominikaner. Gut. Würden Sie ihn bitte, wenn Sie ihn das nächste Mal sehen, fragen, ob er etwas über Padre Pio Cavaletti weiß? Er gehört dem Orden vom Heiligen Sakrament hier in Venedig an. Könnten Sie mir mehr über den Mann sagen, Kommissario? Er ist Seelsorger der Casa di Cura, unweit des Ospedale Giustinian. Haben Sie irgendeine Ahnung, wer er sein könnte, Miotti? Nein, Kommissario. Ich hatte mit den geistlichen Freunden meines Bruders nie viel zu tun. Und ich meine noch auch, das etwas, geht... Kommissario? Vianello, bis heute Nachmittag dürfte ich die Namen einiger Leute haben, die ich gern mal aufsuchen würde. Soll ich mitkommen? Sagen wir um 4. Ich hole Sie ab. Gut, Kommissario, ich sag Ihnen Bescheid, wenn ich was weiß. Komm jetzt, ja? Ja, ja. Pronto? Ciao, Lele. Ah, Guido. Ich rufe an, weil ich etwas über einen deiner Nachbarn wissen möchte. Dottor Fabio Messini. Wenn jemand in Dorso Duro wohnte, dann musste Lele Cossato, ein Maler und Kunsthändler, dessen Familie seit den Kreuzzügen in Venedig ansässig war, etwas über ihn wissen. Ist das nicht der, dem auch das Heim gehört, in dem Regina ist? Ja, ja, ja. Wie geht es ihr, Guido? Lele war nur wenige Jahre jünger als Brunettis Mutter. Er kannte sie seit Urzeiten und war einer der besten Freunde ihres Mannes gewesen. Immer das Gleiche. Gott schütze Sie. Es tut mir leid. Ja, danke. Und dieser Messini? Soweit ich mich erinnere, hat er hier vor 20 Jahren eine Praxis aufgemacht. Dann hat er Fulvia geheiratet und mit dem Geld ihrer Familie die Casa di Cura eröffnet. Und inzwischen leitet er meines Wissens 4 oder 5 Altersheime. Wird irgendetwas über ihn geredet? Ich kann mich ja mal umhören, wenn du möchtest. Aber lass es keinen merken. Meine Zunge wird sein wie eine sanfte Brise auf stiller See. Der Duft des Frühlings, der seit einer Woche die Stadt belagerte, lockte Brunetti nach draußen. Er machte sich also auf den Weg zur Rialto-Brücke und verspürte den ersten Schweiß dieses Jahres auf seinem Rücken. An der Rialto-Brücke angekommen, gab er sich plötzlich einen Ruck, nahm energisch Anlauf und begann die Stufen hinaufzulaufen. Nach dem ersten Dutzend ging ihm die Luft aus und er fiel ins Schritttempo zurück. Oh, ist das Puntarella? Sì, sì, questo Puntarella, meglio che stare altro, lo volete? Sì. 6.000 Kilo, 6.000. Ma è bellissimo, dai. Ja, prendete. Ja, va bene, ich nehme ein halbes Kilo. Einige Minuten später, wieder außer Atem von den über 90 Stufen zu seiner Wohnung, wurde Brunetti von einem Düftegemisch begrüßt, das seine Seele wärmte und ihm von Familie und Freude sang. Paola, bist du da? Hier. Tagliatelle. Ciao, Caro. Ciao, Bella. Rote und gelbe Paprikastreifen schmorten in einer dicken Tomatensauce, die nach Sardellen duftete. Hier, Schau mal. Was ist das? Puntarella. Ich dachte, das passt als Salat zur Anchovy-Sauce. Ja, gute Idee. Brunetti holte eine Flasche Wein aus dem Kühlschrank, füllte sein Glas und trank einen Schluck. Ist das Chiaras Zeugnis? Mhm. Wie ist es denn? Gut? Ausgezeichnet. In allen Fächern außer einem. Ach, Religionsunterricht. Unbefriedigend. Stellt zu viele Fragen, stört den Unterricht. Hat sie dir dazu schon etwas gesagt? Nichts Bestimmtes. Nur, dass sie den Priester nicht leiden kann. Was ist denn das für ein Priester? Ein weltlicher oder ein Ordenspriester? Ich glaube, er ist ein ganz normaler Pfarrpriester von San Polo. Verstehe das nicht. Hast du ihr da einen Floh ins Ohr gesetzt? In ihrem großen Freundeskreis sah jeder in Paola etwas anderes. Alle aber kannten sie als una mangia preti, eine Pfaffenfresserin. Ihr Hass auf alles Klerikale, der manchmal aus ihr herausbrach, konnte sogar Brunetti noch überraschen. Ich habe immerhin zugestimmt, die Kinder taufen und am Religionsunterricht teilnehmen zu lassen. Das ist schließlich Teil der abendländischen Kultur. Ciao Mama, ciao Papa. Ciao Rafi. Ich sterbe vor Hunger. Wann essen wir? Ich könnte ein ganzes... Sobald deine Schwester da ist. Du weißt doch, dass sie immer pünktlich ist. In genau 7 Minuten kommt sie zur Tür rein. Da kannst du die Pasta doch schon mal ins Wasser tun. Brunetti hielt Chiaras Zeugnis Raffi hin. Erst seit kurzer Zeit, nachdem er die von seinen Eltern so bezeichnete Karl-Marx-Phase hinter sich gelassen hatte, waren seine Zeugnisse so makellos wie die seiner Schwester seit eh und je. Stört den Unterricht. Prima. Wieso? Weißt du was darüber? Also nicht direkt. Mama wird Anfälle kriegen. Ich? Aber wieso denn? Ach, ich... Da kommt sie ja persönlich. Hallo. Was denn los? Ist jemand gestorben? Dein Zeugnis ist gekommen. Ah ja. Paola häufte allen Vieren große Portionen Pasta auf die Teller. Dann streute sie ihnen großzügig geriebenen Parmesan darauf. Religion, stimmt's? Unbefriedigend. Weißt du warum? Ich glaub nicht. Lernst du nicht genug? Da gibt's nichts zu lernen. Nur diesen blöden Katechismus und den hat man an einem Nachmittag drin. Also? Hast du was gegen Don Luciano? Kennst du den, Raffi? Mein Gott, wer kennt den nicht? Warst du schon mal bei ihm zur Beichte, Chiara? Ach. Sag doch, wie ist es denn bei dem zu beichten? Bei den Kindern. Bei den Kindern ist er berühmt. Berühmt? Wofür? Es ist eigentlich nichts Besonderes, Papa. Es geht nur darum, wie er mit den Kindern redet. Ob sie was mit Sex zu beichten haben. Ah. Er lässt es sich von ihnen schildern. Sie müssen ihm alles sagen. Mhm. Ist das alles, was er tut? Alles, was ich weiß. Nur zu den Mädchen hat er immer so komische Sachen gesagt. Tut er das immer noch, Chiara? Mhm. Hat es bei dir oder bei einer, die du kennst, auch so gemacht? Mm-mm. Paola, die sich offensichtlich aus der Sache raushalten wollte, servierte nach dem Kotelett noch eine Torte, garniert mit frischen Früchten. Chiara, bist du so lieb und holst die Kuchenteller? Signorina Elettra hatte Brunetti, wie versprochen, eine säuberlich getippte Liste mit den Namen der Haupterben jener Leute hingelegt, die Suor Immaculata, er korrigierte sich, Maria Testa, ihm genannt hatte. Als Brunetti die Liste überflog, sah er, dass 3 von ihnen in Venedig wohnten. Haben Sie mit Miotti gesprochen, Gianello? Genau wie ich vermutet hatte, Kommissario. Sein Bruder ist schwul. Woher wissen Sie das? Es schien ihm unangenehm zu sein, von seinem Bruder und dessen klerikalen Freunden zu sprechen. Mir fiel nichts anderes ein, was Miotti an einem Priester unangenehm sein könnte. Er ist nicht gerade der größte Freigeist unter unseren Beamten. Sie haben aber immer gesagt, dass er ein guter Polizist ist, Kommissario. Nicht nur Freigeister können gute Polizisten sein. Also, wohin zuerst? Dorso Duro, 378. Das ist in der Nähe des Palazzo Guggenheim, auf der linken Seite. Sie gingen durch die schmale Kalle und bogen an der ersten Kreuzung rechts ab. Ah, ich glaube, hier ist es. Ja. D'après. Und wer ist das? Ludovico, Erbe der Signorina D'après. Wie alt war sie? 72, Herzinfarkt. Besteht der Verdacht, dass dieser Mann irgendetwas damit zu tun hat? Sie hat ihm diese Wohnung und sehr viel Bargeld hinterlassen. Und das heißt, dass es möglich wäre. Wer ist da? Polizei, Kommissario Brunetti. Es haben sich ein paar Fragen im Zusammenhang mit dem Nachlass von Signorina D'après ergeben. Die Tür klickte auf und sie standen in einem großen Innenhof mit einem weinumrankten Brunnen in der Mitte. Die einzige Treppe nach oben war durch eine Tür linker Hand zugänglich. Auf dem zweiten Treppenabsatz kamen sie an eine offene Tür und in dieser stand der kleinste Mann, den Brunetti je gesehen hatte. Signor D'après? Ja? Dadurch, dass D'après so klein war, konnte man sein Alter nicht richtig schätzen. Zwischen 50 und 70 Jahren war alles möglich. Bitte mir nach. Permesso. Permesso. Brunetti sah von hinten den deutlichen Buckel, der sich links unter seinem Jackett abzeichnete, wie das Brustbein eines Huhns. D'après hinkte zwar nicht direkt, aber sein Körper hatte beim Gehen eine starke Schlagseite nach links. Sie sagten, mit dem Testament meiner Schwester sei etwas nicht in Ordnung? Nein, Signor D'après. Unsere Neugier gilt nicht im Testament. Wir interessieren uns vielmehr für Ihren Tod, genauer gesagt, die Todesursache. Wir glauben, man müsste... Oh, sind das Schnupftabakdosen? Ja. Warum fragen Sie? Mein Onkel Luigi in Triest hat sie gesammelt. Als Junge habe ich ihn mal gern besucht, denn er hat sie mir gezeigt. Und ich durfte sie anfassen. Ist diese hier holländisch? Welche? Ihr... Ja, eine Delfter Arbeit, 18. Jahrhundert. Ah. Und die? Bayerisch? Sehr gut. Bitte. D'après nahm die winzige Dose und reichte sie dem Sergente, der sie vorsichtig in beide Hände nahm. Oh. Ja. Ja, ein schönes Stück. Ja, ja, ja. Die hätte meinem Onkel gefallen. Ich wusste gar nicht, dass Leute, die bei der Polizei sind, solche Interessen haben. Mhm. Wissen Sie, Schnupftabakdosen sind ein wichtiger Bestandteil der europäischen Kultur. Ach ja? Ja, die besten Kunsthandwerker des Kontinents haben Jahrzehnte mit ihrer Herstellung verbracht. Ach, ich fürchte, Sie verstehen das nicht, Kommissario. Doch, hat Ihre Schwester diese Liebhaberei geteilt, Signor D'après? Nein. Meine Schwester hatte nichts dafür übrig. Und auch für sonst nichts, wenn man ihre Schwärmerei für Pfaffen nicht mitzählt. Denen wird sie doch wohl nichts vermacht haben, versucht oder? Haben sie es, aber nicht eine Lira werden sie bekommen. Meine Schwester hatte schon immer eine Schwäche für die Religion. Unsere Eltern haben sie auf Klosterschulen geschickt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie nie geheiratet hat. Wir haben uns nie vertragen. Ihr Interesse galt der Religion. Meines der Kunst. Womit er wohl emaillierte Schnupftabakdosen meinte. Als unsere Eltern starben, haben sie uns diese Wohnung gemeinsam hinterlassen, aber wir konnten nicht zusammen wohnen. Ich habe ihr also meinen Anteil verkauft und mir eine kleinere Wohnung gekauft. Ich brauchte das Geld, um meine Sammlung zu ergänzen. Vianello nickte aus Verständnis für die unerbittlichen Ansprüche der Kunst. Dann ist sie vor 5 Jahren gestürzt und hat sich das Hüftgelenk gebrochen, sodass mir nichts anderes übrig blieb, als sie in der Casa di Cura unterzubringen. Ach, in ihrem Testament hat sie mich dann als Erben eingesetzt, mir die Wohnung hinterlassen, sodass ich meine Sammlung hierher bringen konnte. Aber Dann wollte sie den Nonnen 100 Millionen Lire vermachen. Und, was haben Sie unternommen? Ich bin zu meinem Anwalt gegangen. Die Sache liegt jetzt schon seit Monaten vor Gericht, aber mein Anwalt sagt, die haben keine Chance, irgendetwas zu bekommen. Es war Irrsinn auf Seiten Augustas. Und Sie werden dann alles erben? Natürlich. Ich bin der nächste Angehörige. War sie denn wirklich verrückt? Ach was. Aber ihr Vermächtnis war verrückt. Sind, Signor Dapré, nach ihrem Tod die Leute im Pflegeheim an Sie herangetreten? Ja. Ja, einer von denen war bei der Beerdigung, ein großer, dicker Kerl. Hinterher ist er zu mir gekommen und hat gemeint, welch großer Verlust Augusta für die Gemeinschaft der Christen sei. Dann hatte er wohl noch etwas davon gesagt, wie großzügig Signorina Dapré immer gewesen sei und was für eine gute Freundin der Kirche. Aber Dapré hatte nur geantwortet, dass sie ihre Großzügigkeit mit ins Grab genommen habe. Dass sie meine Schwester in den Fingern hatten, heißt noch lange nicht, dass sie ihr Geld in die Finger kriegen. Hat Ihre Schwester während ihres Aufenthaltes in der Casa di Cura je erwähnt, dass man sie zu überreden versucht hat, dem Heim ihr Geld zu vermachen? Keine Ahnung. Es war meine Pflicht, sie jeden Monat einmal zu besuchen. Mehr Zeit konnte ich nicht erübrigen. Aber wir hatten einander sowieso nichts zu sagen. Ich habe ihr die hier angekommene Post gebracht. Frommer Kram, Zeitschriften, Bettelbriefe. Und dann bin ich wieder gegangen. Ja, ich verstehe. Meine Herren, worum geht es hier überhaupt? Haben Sie doch noch beschlossen, das Testament anzufechten? Nein, es ist nichts weiter, Signor Dapré. Wir interessieren uns eigentlich für jemanden, der in der Casa di Cura gearbeitet hat. Da kann ich Ihnen nicht helfen. Ich kannte niemanden vom Personal. Mit denen habe ich nie gesprochen. Meine Herren? Dapré geleitete die beiden Männer aus dem Zimmer und bis zur Wohnungstür, wo sie sich verabschiedeten. Draußen war es kühler geworden, als hätte Dapré dem Tag die Wärme gestohlen. Oh, grässlicher kleiner Kerl. Er glaubt, diese Schnupftabakdosen gehören ihm, so ein Narr. Ich dachte, die hätten Ihnen gefallen. Nein, ich finde sie abscheulich. Mein Onkel war auch so einer, der sich Schnupftabakdose über Schnupftabakdose zulegte und glaubte, sie gehörten ihm. Gehörten sie ihm denn nicht? Kommissario, wenn Dapré schon lange tot ist, wird irgendein anderer diese albernen Döschen besitzen. Die Dinge überleben uns und existieren weiter. Es ist dumm zu glauben, sie gehörten einem. Und es ist Sünde, dass sie einem so wichtig sind. Aha. Brunetti wusste, dass der Sergente genauso gottlos und unehrerbietig war wie er selbst. Und dass seine einzige Religion die Familie und die Heiligkeit der Blutsbande war. Weshalb er es merkwürdig fand, ihn von Sünde reden zu hören. Und wie konnte er die einzige Schwester 5 Jahre lang in diesem Heim lassen und sie nur einmal im Monat besuchen? Ja, ich denke mir, dass dieses Heim gar nicht so schlecht ist. Die schwere Tür sprang schnell auf, nachdem Brunetti über die Sprechanlage erklärt hatte, dass sie Fragen zum Nachlass des Conte Egidio Crivoni hätten. Der Majordomus führte sie sogleich in den Salon der Contessa. Was wollen Sie? In einer Zimmerecke war hinter einem massiven Schreibtisch, der mit Büchern und Papieren übersät war, der wuchtige Oberkörper einer Frau in Schwarz zu sehen. Die Strenge ihres Kleides und ihr finsterer Gesichtsausdruck ließen das übrige Zimmer plötzlich geradezu heiter erscheinen. Contessa, ich habe gefragt, was Sie wollen. Ich will versuchen, so wenig wie möglich von Ihrer Zeit in Anspruch zu nehmen, Contessa. Ich weiß ja, wie viel Sie zu tun haben. Meine Schwiegermutter spricht oft von Ihrer Hingabe an gute Werke. Und wer ist Ihre Schwiegermutter? Contessa Falier. Donatella Falier. À la bonne heure. Ja. Und wenn ich mich recht erinnere, hat sie erst letzte Woche von ihrem neuesten Projekt gesprochen. Sie meinen unseren Feldzug gegen den Verkauf von Verhütungsmitteln in Apotheken? Ja. Dann sind Sie also Paolas Mann. Ja, Contessa. Ich bin Guido Brunetti und das ist Sergente Vianello, mein Assistent. Contessa, ich bin hoch erfreut, Ihre Bekanntschaft. Brunetti, bitte nehmen Sie Platz. Danke Ihnen vielmals, Contessa. Hatten Sie nicht gesagt, es gebe irgendein Problem mit dem Nachlass meines Mannes? Ach, nein, Contessa, so etwas Ernstes ist es nicht. Es gibt nur in diesem Lande einen wachsenden Hang zur Kriminalität, wie Ihnen bekannt ist. Ja. Die jüngste Form dieser Niedertracht beobachtet man dort, wo Leute sich in das Vertrauen älterer Menschen einschleichen, um sie dann leider allzu oft mit Erfolg zu betrügen und zu hintergehen. Wollen Sie damit sagen, dass Sie glauben, Egidio sei betrogen worden? Nein, wir wollen nur wirklich ganz sicher gehen. Wir wollen ganz sicher gehen, Vianello, bitte. Ja. Dass es niemandem gelungen ist, den Conte vor seinem Tode zu überreden, ihn in seinem Testament zu bedenken. Dass niemand ungebührlichen Einfluss auf ihn genommen hat, um an einen Teil seines Vermögens zu gelangen und damit zu verhindern, dass es einen rechtmäßigen Erben zukommt. Mein Mann hat sein Vermögen seiner Familie hinterlassen, wie es sich gehört. Es gibt keine sonstigen fragwürdigen Vermächtnisse. Ach, Sie nehmen mir einen Stein vom Herzen, Contessa. Ich fürchtete schon, ein Mann von der bekannten Großherzigkeit des Conte sei womöglich Opfer dieser Leute geworden. Könnten Sie mir Näheres darüber sagen, Dottore? Nein, Contessa. Nicht solange ich sicher bin, dass Ihr Gatte mit diesen Leuten nichts zu tun hatte. Signora Lerini. Signorina, bitte. Pardon. Signorina, ich bin hier, um Ihnen ein paar Fragen zum Vermächtnis Ihres Vaters zu stellen. Sein Vermächtnis ist im Himmel. Ich möchte nur über sein irdisches Vermächtnis sprechen, das er ja wohl hier gelassen hat. Meine Herren, da müssen Sie wohl hereinkommen. Bitte. Permesso. Permesso. Ich möchte Ihnen als erstes mein Beileid aussprechen, Signorina. Ihr Vater war ein wohlbekannter Mann, zweifellos eine Zierde für die Stadt. Und sein Hinscheiden muss für Sie schwer zu tragen sein. Wir müssen den Willen des Herrn freudig annehmen. Amen. Ja, Amen. Signorina, ich möchte Sie nicht in Ihrem Leid stören, aber es gibt einige Fragen zum Tod Ihres Vaters. Zu seinem Tod? Das war doch das Herz. So haben die Ärzte es mir gesagt. Alle Frömmigkeit war aus ihrem Gesicht verschwunden, wie ausgelöscht vom Schock. Könnte es sein, Signorina, dass Ihr Vater davon gesprochen hat, sein Testament zu ändern, vielleicht eine Zuwendung an eine wohltätige Organisation? Was meinen Sie damit genau? Vielleicht eine Zuwendung an ein Krankenhaus, ein Waisenhaus. Das Leben meines Vaters war ein leuchtendes Beispiel christlicher Tugend. Nicht nur, dass er sein ganzes Leben lang von vorbildlichem Fleiß war, auch seine liebende Sorge um das seelische Wohl eines jeden, mit dem er es zu tun bekam, ob privat oder geschäftlich, hat Maßstäbe gesetzt, die schwerlich zu übertreffen sein werden. Ja. Könnten Sie mir sagen, ob die Casa di Cura zu den Nutznießern der Großzügigkeit Ihres Vaters gehört? Ich meine, hat er Sie in seinem Testament bedacht? Nein. Ich wollte nur wissen, ob irgendwelche Leute sich vielleicht an Ihren Vater herangemacht und seine Großzügigkeit ausgenutzt haben, während er in der Casa di Cura war. Wie hätte das vor sich gehen sollen? Wenn diese Leute andere Patienten besuchten oder sich aus welchem Grund auch immer dort aufhielten, könnten sie die Bekanntschaft Ihres Vaters gemacht haben. Da können Sie beruhigt sein, Kommissario. Ich habe während seiner letzten Krankheit die Finanzen meines Vaters verwaltet und er hat so etwas nie erwähnt. Und sein Testament? Hat er während seines Aufenthalts in der Casa di Cura daran etwas geändert? Nein. Und Sie sind seine Erbin? Ja, ich war sein einziges Kind. Ihre Aussage beruhigt mich, Signorina. Auf dies alles hier kommt es doch wirklich nicht an. Dabei machte sie eine Handbewegung, die das Zimmer mit allem umfing, was sich darin befand. Vielleicht hoffte sie ja mit dieser großen Geste, alle vorangegangenen Fragen abzutun. Gewiss nicht, wenn es um unser ewiges Heil geht, Signorina. Stehen noch mehr Namen auf Ihrer Liste, Kommissario? Nein, keine Sorge. Das vierte Erbe ist gleichmäßig unter 6 Kindern aufgeteilt. Und das fünfte? Da wohnt der Haupterbe in Turin. Bleiben nicht mehr viele Verdächtige übrig. Mhm. Wissen Sie, allmählich fange ich an zu glauben, dass es auch nicht viele Verdachtsmomente gibt. Sollen wir überhaupt noch in die Questura zurück? Es ist 17:45, den Weg können wir uns wohl sparen. Dann kommen Sie wenigstens mal zu einer vernünftigen Zeit nach Hause. Mehr Zeit fürs Fitnessstudio. Oh, Sir Jane, hören Sie bloß damit auf. Ciao. Vianello lachte, als er die ersten Stufen der Accademia-Brücke hinaufging. Und Brunetti schlug den Heimweg über den Campo San Barnaba ein. Du, ich wusste gar nicht, dass deine Mutter liest. Brunetti war schnurstracks in Paolas Arbeitszimmer gegangen, hatte sich auf dem Sessel ausgestreckt und gewartet, bis sie den Absatz zu Ende gelesen hatte. Naja, bei schwierigen Wörtern lässt sie sich natürlich von Luciana helfen. Nein, wirklich, Paola. Ich wusste nicht, dass sie richtige Bücher liest. Ist sie immer noch bei Augustinus? Nein, bei Darwin, The Voyage of the Beagle. Wusstest du, dass sie sowas liest? Wie du das sagst, sollte man meinen, sie würde Kinderpornos lesen. Ich habe mich nur gefragt, ob du weißt, dass sie eine ernsthafte Leserin ist. Sie ist schließlich meine Mutter. Ich will nur sagen, dass ich nie so richtig wusste, wer sie ist. Oder wie sie ist. Wie bist du darauf gekommen, dich mit meiner Mutter zu unterhalten? Ich habe sie besucht. Du? Meine Mutter? Warum das denn? Um mich nach ein paar Leuten zu erkundigen, die sie kennt. Nach wem? Benedetta Lerini. Hat sie endlich gestanden, dass sie ihrem Vater diesem alten Miststück mit einem Hammer den Schädel eingeschlagen hat? So viel ich weiß, ist an einem Herzinfarkt gestorben. Zu allseitiger Freude, wie ich annehme. Wieso allseitig? Patricia Bellotti hat gesagt, er sei der grässlichste Mensch, den sie kenne, und alle hätten ihn gehasst. Hat sie auch gesagt, warum? Doch, ich glaube, das hing irgendwie mit Religion zusammen. Er muss eines Tages fürchterlichen Krach geschlagen haben, weil irgendjemand, eine neue Sekretärin oder so, in ihrem Büro ein frommes Bild an die Wand gehängt hatte oder ein Kreuz. Guido, warum hast du meine Mutter besucht? Weil ich dachte, sie kennt vielleicht diese Lerini und die andere, Claudia Crivoni. Und, was hat sie über Claudia gesagt? Etwas von einem geistlichen Herrn, Gerüchte. Was heißt, dass es wahrscheinlich stimmt? Mit einem Priester? Warum nicht? Haben die nicht ein Gelübde abgelegt? Glaubst du allen Ernstes, das würde etwas ändern? Sollte es doch. Ja, und Kinder sollten gehorsam und ehrerbietig sein. Unsere nicht. Also nicht Im Ernst, Guido, das mit den Priestern glaubst du doch nicht wirklich, oder? Ich glaube nicht, dass sie mit irgendjemandem etwas hat. Aber was macht dich da so sicher? Ich habe sie gesehen. Die Adresse, die Brunetti suchte, befand sich fast am äußersten Ende des Sestiere Castello, unweit der Kirche San Pietro di Castello. Die Tür wurde nach dem ersten Läuten von einem weißhaarigen Mann geöffnet, der Vorbild für die Figur des guten Mönches hätte abgeben können. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ich möchte Padre Pio Cavaletti sprechen, Bruder. Ja. Treten Sie näher, mein Sohn. Danke. Er trug das lange weiße Gewand von Suor Immaculatas Orden, darüber aber eine lehmbraune Schürze. Ein süßer Duft hüllte Brunetti ein und er blieb stehen, um zu sehen, woher er kam. Flieder. Padre Pio ist ganz verrückt danach. Er lässt ihn aus aller Welt kommen. Dass diese Paar so stark duften. Ja, ja. Das sind die Frühblüher, diese dunklen. Die weißen da drüben an der Mauer, die blühen frühestens im Juni. Wir haben 27 verschiedene Sorten in diesem Garten. 27? Mhm. Und in unserem Ordenshaus Petrient sind es weitere 34. Und Sie sind der Gärtner? Durch Gottes Güte, ja, der bin ich. Ich habe in diesem Garten schon gearbeitet, als Sie noch ein kleiner Junge waren. Der Mönch hielt vor einer Tür an und klopfte, wartete aber die Antwort von drinnen nicht ab. Gehen Sie nur hinein. Padre Pio sagt immer, wir sollen niemanden abhalten, der zu ihm möchte. An einem Tisch saß ein hochgewachsener Mann und schrieb. Er hatte so volle Lippen, dass jeder, der ihn zum ersten Mal sah, seine Aufmerksamkeit sofort auf sie richtete. Aber welcher Geist in ihm wohnte, das verrieten seine graugrünen Augen. Was kann ich für Sie tun? Nehmen Sie doch bitte Platz. Ich möchte gern mit Ihnen über ein Mitglied Ihres Ordens sprechen, Padre. Ich will nicht unhöflich sein, Signore, aber dann muss ich Sie fragen, wer Sie sind, bevor ich mit Ihnen über einen Angehörigen unseres Ordens spreche. Ich bin Kommissario Brunetti von der Polizei. Gütiger Himmel, es wird doch niemandem etwas zugestoßen sein. Nein, nein. Ich möchte mich nur nach einer jungen Frau erkundigen, die Mitglied Ihres Ordens war. Ich fürchte, dann kann ich Ihnen keine große Hilfe sein. Die Mutter Oberin könnte Ihnen mehr sagen als ich. Ich glaube aber, Sie kennen sie, Padre. Maria Testa. Maria, der Name sagt mir leider nichts, Kommissario. Sor Immaculata. Ach. Das Lächeln des Paters schwand und ein Ausdruck des Schmerzes trat an seine Stelle. Demnach ist sie mit ihrer Geschichte zu Ihnen gekommen. Sie hat sich doch nicht in Schwierigkeiten gebracht, indem sie diese Dinge verbreitete. Waren Sie nicht Ihr Beichtvater? Ich fürchte, es wird Ihnen unnötig kompliziert vorkommen, Kommissario. Aber ich muss hier streng zwischen meinem Wissen über Sua Immaculata als Vorgesetzter im Orden und meinem Wissen über Sie als Beichtvater unterscheiden. Ist sie ehrlich? Meinen Sie, ob sie stiehlt? Oder lügt? Nein, das täte sie nie. Weder das eine noch das andere. Wie gut kann sie Ihrer Meinung nach die menschliche Natur beurteilen? Wäre sie eine verlässliche Zeugin? Ich halte sie für erregbar, könnte man es vielleicht nennen. Gefühlsbetont. Sua Immaculata ist sehr schnell bereit, das Gute im Menschen zu sehen, aber oft ist sie ebenso schnell bereit, Böses zu argwöhnen. Ist eine solche Natur für ein Leben im Kloster nicht ungeeignet? Nicht wahr. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Wenn ich es in theologischen Begriffen erklären dürfte, würde ich sagen, es mangelt ihr an Hoffnung. Wenn sie mehr Hoffnung hätte, hätte sie auch mehr Vertrauen in das Gute im Menschen. Aber mehr als das darf ich Ihnen leider nicht sagen, Kommissario. Aber lügen würde sie nicht. Niemals. Sie könnte etwas falsch auslegen oder übertreiben, aber gewollt lügen, das täte Sua Immaculata nie. Ich danke Ihnen, dass Sie mir Ihre Zeit geopfert haben, Padre. Gott mit Ihnen. Signorina Elettra hatte dem Kommissario die vollständigen Kopien der Testamente schon vor 2 Tagen auf den Schreibtisch gelegt. Außer in dem der Signorina D'Apré wurde die Casa di Cura noch in 2 weiteren Fällen erwähnt. Signora Cristanti hatte dieser Einrichtung 5 Millionen Lire vermacht. Gewiss keine Riesensumme. Und Signora Galasso hatte dem Heim 2 Millionen zugedacht. Brunetti war schon zu lange bei der Polizei, um nicht zu wissen, dass Menschen für solche kleinen Beträge zu Mördern werden konnten, oft mehr oder weniger ungeplant. Aber er hatte auch gelernt, dass ein sorgfältig planender Mörder für solche Kinkerlitzchen selten seine Entdeckung riskieren würde. Er prüfte die Daten und sah, dass die Testamente alle mindestens ein Jahr vor dem Tod der Erblasser aufgesetzt worden waren. Um sich da finstere Machenschaften vorzustellen, hätte es schon stärkerer Einbildungskraft und eines größeren Zynismus bedurft, als Brunetti sie besaß. Pronto. Hier Vittorio Sassi. Sind Sie der Mann, mit dem Maria Testa, ich meine Suore Immaculata, gesprochen hat? Sie war bei mir, ja. Was gibt's? Sie ist verletzt. Sie wurde gestern Nachmittag von einem Auto angefahren. Was? Hier draußen am Lido. Ach Gott. Wo ist sie jetzt? Man hat sie ins Krankenhaus gebracht. Da bin ich jetzt, aber man lässt mich nicht zu ihr. Wissen Sie, wie es ihr geht? Ja, offenbar schlecht. Wie ist denn das passiert? Sie war auf dem Heimweg von der Arbeit mit dem Fahrrad. Wie es aussieht, hat ein Auto sie von hinten angefahren. Hm. Der Fahrer hat nicht angehalten. Wer hat sie gefunden? Ein Lastwagenfahrer. Wissen Sie, was für Verletzungen sie hat? Als man mich heute Vormittag anrief, haben sie gesagt, die Schulter sei ausgerenkt und ein paar Rippen gebrochen. Aber sie glauben, dass vielleicht auch ihr Gehirn verletzt ist. Woher wusste man denn im Krankenhaus, dass man sich mit Ihnen in Verbindung setzen sollte? Die Polizei war gestern in ihrer Pension. Die Adresse hatte sie wohl in der Handtasche. Mhm. Der Inhaber hat meinen Namen genannt, aber ich bin erst heute Vormittag informiert worden und da bin ich gleich hergekommen. Wie heißt der behandelnde Arzt? Das weiß ich nicht, Kommissario. Herrscht das reine Chaos. Die Schwestern sind heute wieder einmal im Streik. Man findet kaum jemanden, der einem Auskunft geben kann. Könnten Sie nicht herkommen? Ich bin in einer halben Stunde da. Im Krankenhaus am Lido, in dem tatsächlich das Chaos herrschte, erfuhren Brunetti und Sergente Vianello, dass man Maria Testa bereits ins Ospedale Civile hatte bringen lassen, da man für eine Schädelverletzung wie die ihre nicht ausgerüstet war. Auf dem Gang vor der Intensivstation im Ospedale Civile traf Brunetti einen Arzt, den er kannte. Soweit wir wissen, ist sie mit dem Kopf zuerst gegen ihr Fahrrad und dann noch einmal auf den Boden geschlagen. Sie hat eine Platzwunde über dem Ohr. Aber wir bekommen sie einfach nicht wach. Weiß jemand, wann man eventuell... Wir wissen gar nichts, Guido. Sie kann heute aufwachen oder bewusstlos bleiben. Oder sterben. Was macht man in so einem Fall? Wir untersuchen und untersuchen. Und dann bleibt nur noch beten. Sanft entschlafen. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Donna Leon. Aus dem Amerikanischen von Monika Elvensböck. Hörspielbearbeitung Barbara Frischmuth. Sie hörten den ersten Teil. Kommissario Brunetti, Christoph Banzer. Paola, Hille Darius. Vianello, Marc-Oliver Bögel. Elettra Zorzi, Verena von Beer. Maria Testa, Christa Posch. Lele Cossato, Adolf Spalinger. Benedetta Lerini, Carola Renier. Padre Pio Cavaletti, Dieter Wien. In weiteren Rollen Werner Eichhorn, Lutz Herkenrath, Daniel Kaschi, Christian Körner, Antonio Lallo, Jochen Nix, Abak Safai Rath, Helmut Stange und Gisela Trove. Die Erzählerin war Hannelore Hoger. Ton und Schnitt Klaus Hoeneß, Karl-Heinz Stoll und Birgit Schilling. Assistenz Marie-Elisabeth Müller, Regie Hans-Gerd Krogmann. Produktion Westdeutscher Rundfunk mit Deutschlandradio Berlin und Südwestrundfunk 1999.